WDR 3 Hörspiel. Musiker und Musikkritiker, das ist meistens eine schwierige Kombination. In gewisser Weise sind sie voneinander abhängig, aber gleichzeitig ist da auch der Stolz des empfindlichen Künstlers, der schnell verletzt werden kann, wenn der Kritiker einen nicht für gut befunden oder verstanden hat. In Marie de Moores Roman Kreuzersonate kommen sich ein Kritiker und eine Geigerin näher. Mehr noch, sie verlieben sich und sie heiraten schließlich auch. Wie sich die Beziehung entwickelt, das erfahren Sie jetzt im gleichnamigen Hörspiel mit Martina Gedeck und Michael Mendel. Viel Vergnügen. Bin ich hier richtig zum Einchecken nach Salzburg? Sie sind richtig. Minerva Floten? Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an mich, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Sie sind der junge Mann, in dessen Gesellschaft ich damals nach Bordeaux geflogen bin. Im Château Mélabresse hatten wir den Meisterkurs für Streichquartette als musikalische Beobachter besucht. Sie haben am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Amsterdam studiert. Stipendium, kleiner Job nebenbei, kein Pfennig von zu Hause. Ich erinnere mich gut an Sie. Vor 10 Jahren bin ich dem blinden Musikkritiker, dem Patriziersohn Marius van Floten, schon einmal begegnet. Auch damals stand er an einem Abfertigungsschalter im Flughafen Schiphol. Ich erinnere mich, dass ich mich gewundert hatte, wie unbeholfen er beim Gehen den Boden mit seinem Stock abtastete. Als habe er es versäumt, zu Beginn seiner Blindheit dieses spezielle Instrument zu trainieren und sich den richtigen Umgang damit beizubringen. Als Student hatte er sich einer unglücklichen Liebe wegen eine Kugel durch den Kopf gejagt. Schon bei unserer ersten Begegnung dachte ich, die Tat selbst ist nicht ausschlaggebend. Was zählt, ist das, wohin einen die Folgen treiben. Kreuzersonate von Marit de Moor. Aus dem Niederländischen von Helga von Böningen. Hörspielbearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist. Als ich damals die Maschine nach Bordeaux betrat, saß van Floten bereits am Gang auf dem Platz neben dem meinen. Ich kannte ihn, wenn auch nicht persönlich. Er galt und gilt noch immer als brillanter Musikkritiker. Ins Gespräch kamen wir jedoch erst, als van Floten in der Halle des Brüsseler Flughafens trotz des Gefuchtels mit seinem Blindenstock gegen eine Marmorsäule prallte. Das war vor 10 Jahren. Haben Sie sich verletzt? Verletzt? Oh. Aber wissen Sie was? Kommen Sie mit. Gehen wir an die Bar. Unser Anschlussflug nach Bordeaux lässt auf sich warten. Kommen Sie. Ich lade Sie zu einem Whisky ein. Was wir noch nicht wussten, aber im Laufe des Nachmittags bruchstückhaft mitbekommen sollten, war, dass die Boeing 737, die uns nach Bordeaux hätte bringen sollen, unter noch ungeklärten Umständen mit 150 Personen an Bord in Heathrow verunglückt war. Ja, sehen Sie sich bloß in aller Ruhe meine Torheit an. Immer laufe ich gegen irgendetwas, wenn der verdammte Flughafen wieder einmal umgebaut wird. Tut mir leid. Bitte sehr, die Herren. Ihr Whisky. Und Sie? Sie wollen sicher von der anderen Torheit hören. Von der Einschussbeule da oberhalb von meinem Ohr. Geben Sie schon zu, dass Sie die ganze Zeit darauf starren. Sind Sie sicher, dass Sie hören wollen, wie es dazu kam? Ja. An Sie zu denken heißt, Sie zu sehen. Das Mädchen hieß Ines. Sie studierte Anthropologie und war kurz vor dem Abschluss. Nach unserer zweiten oder dritten Liebesbegegnung eröffnete sie mir, dass unsere Verbindung eine zeitlich begrenzte sei, da sie vorhabe, sofort nach dem Abschluss im Hochland Venezuelas ein Indianervolk zu erforschen. Ich studierte damals Jura. Eines Wintermorgens, nach einem Fest, nach langem Umherwandern im Nebel, hatte sie mir Kaffee und Omelett mit Speck angeboten. Die Studentenwohnung lag am Rande der Stadt. Von dort blickte man über Wiesen und Weiden. Mit hypnotisierender Trägheit schob sich der Lift ins letzte Stockwerk. Von diesem Tag an wurde sie zu dem Mittelpunkt meines Lebens. Ich sehnte mich nach ihrem Blick, ihren Gesten, ihrer Art zu gehen, ihrem ganzen Wesen. Sie war lieb zu mir. Dass ich nichts merkte von dieser anderen Spannung in ihr, dass ich so vollkommen blind war für die Vorzeichen ihres Fortgehens, kam durch meine Begierde, die in fast neurotischer Weise noch heftiger wurde. Wir sahen uns fast täglich. Und das war vielleicht das Verschleierndste. Meine Leidenschaft wurde uneingeschränkt erwidert. Der Anschlussflug dann nach Bordeaux AP401 verspätet Moment mal. Auf unbestimmte Zeit. Der Anschlussflug nach Bordeaux AP401 verspätet sich auf unbestimmte Zeit. Also dann noch einmal Whisky für uns beide, Herr Ober. Hier, bitte sehr, die Herren. Sie begann sich zu verspäten und unsere Verabredungen ohne viel Federlesens abzusagen. Das war schon, als sie an den Wochenenden zu uns nach Wassenaar in die Villa meiner Eltern zu kommen pflegte. Wie war es nur möglich, dass mich das nicht beunruhigte? Ich ging absolut sicher davon aus, dass diese schöne Frau mir einmal 5 Kinder schenken würde. Eine Frau ging damals nicht so schnell mit einem Mann ins Bett. Sie konnte schwanger werden. Die Frauen waren stolzer. Sich einem Mann hingeben, so sagte man. Im Februar des darauffolgenden Jahres beendete sie ihr Studium. Sie gab ein Abschlussfest. In der darauffolgenden Nacht schliefen wir noch einmal miteinander. Und dann verschwand sie mit der Bemerkung, ich rufe dich an. Von da an war sie nicht mehr für mich zu erreichen. Kurz darauf wohnte eine andere in ihrem Studentenzimmer, die mir mitteilte, soweit sie wisse, sei Ines nach Caracas geflogen. Es tut mir leid, Ines ist nicht allein abgereist, sondern in Begleitung eines Freundes. Sie haben vor 2 Tagen das Aufgebot bestellt, um drüben nach der obligatorischen Frist von 14 Tagen zu heiraten. Interessant ist, dass ich den Hörer noch in der Hand, den Revolver meines Vaters vor mir sah. Ich brauchte keine Sekunde nachzudenken. Diese ganze Torheit war beschlossene Sache. Ich fuhr zur Villa meiner Eltern, küsste meiner Mutter die Hand, begrüßte das Dienstmädchen, nahm die Waffe meines Vaters aus dem Eckschrank in seinem Zimmer und die getrennt in einer Schublade aufbewahrten Patronen und fuhr wieder zurück in mein ordentlich aufgeräumtes Zimmer. Nicht einen Moment lang dachte ich an den Abschiedsbrief. Es gab nur ein Ziel in meinem Herzen. Ich entsicherte die Waffe und setzte den Lauf oberhalb des Ohrs an den Schädel. Vielleicht eine Spur zu weit hinten. Oder ich zielte ein bisschen zu schräg. Die Ersatzmaschine des Flugs AP401 nach Bordeaux ist einsatzbereit. Die Passagiere werden dringend zum Ausgang 6 gebeten. Noch ein Schluck Wein? Was? Ja, ja. Ja. Dieser Schuss. Wir wollen wissen, wie es möglich war, diesen Schuss zu überleben. Die Kugel war in den Hinterhauptlappen meines Großhirns eingedrungen und hat nicht meinen Tod, sondern meine absolute Blindheit bewirkt. Das Ende meiner Liebe zu Ines fiel also mit dem Beginn meiner Blindheit zusammen. Wo ich mich befand, da war niemand außer mir. Was ich als Ich bezeichnete, steckte unter einer schwarzen Glocke. Weil trieb die Welt davon. Denn die Welt ist etwas, das man wahrnehmen muss. Für die Nähe reichen Hände, Nase und Mund aus. Für die Ferne dagegen ist man doch wirklich auf die Augen angewiesen. Sie, sehender junger Mann, Sie haben keine Ahnung, wie merkwürdig es ist, wenn der erotische Hunger ohne Bilder auskommen muss. Ein Mann, der bis zum Erwachsenenalter sehen konnte, ist absolut daran gewöhnt, dass seine Augen die anderen Sinnesorgane in Schlepptau nehmen. Es ist Ines Gesicht, fixiert in einem Lächeln, das ich als Frauenbild aller Frauenbilder im Moment des Schusses im Kopf gehabt habe. Und das sich nun als Riegel vor alle anderen Frauen schiebt. Und Ihr Beruf? Wie haben Sie zu Ihrem jetzigen Beruf gefunden? Sie haben doch ursprünglich Jura studiert. Ich träumte damals viel. Ich versuchte, mich zu erinnern an all die Dinge, die ich vorher tat. Die Reisen, die Parks, die Hotels, die ich mit meinen Eltern besucht hatte, die Kunstausstellungen. Doch all dies war nicht vergleichbar mit der unstillbaren Sehnsucht, welche die Erinnerung an den Sal Pleyel, den Musikverein, die Philharmonie und die Musikhalle in mir hervorriefen. Eines Abends, ich war alleine noch wach, legte ich Le Sacre du Printemps auf den Plattenspieler. Es war eine Aufnahme aus dem Jahre 1946 mit Pierre Monteux und dem San Francisco Symphony Orchestra. Eine merkwürdig gute Einspielung mit einer Menge Fehler. Aber du meine Güte, wer hat es danach noch geschafft, dieses bösartige Tempo, diese nicht zu rechtfertigende Verzückung des Mädchenmordes dermaßen wollüstig zu gestalten? Ja, von da an begann ich, Musikkritiken zu schreiben. Am Anfang begleitete mich noch meine Schwester Emily in die Konzertsäle. Inzwischen bin ich allein unterwegs in der Welt, dahin, wohin mich die Musik ruft. Mal mit, mal ohne Prellungen, wie Sie vorhin feststellen konnten. Die Musik Ihrer Zeit liegt Ihnen besonders am Herzen, soweit ich weiß. Ja, aber sie muss doch ein Kriterium erfüllen. Denken Sie an Strawinskys Treni. Man muss für die Dauer dieser Komposition an Gott glauben. Das ist das einzige Kriterium, das zählt. Nachdem ich das große Duett der wunderbaren, aber damals noch ziemlich unbekannten Russin Galina Ustwolskaja gehört habe, ist mir klar geworden, dass Gott zwar die Musik liebt, nicht aber die bildende Kunst. Wie das? Da eine der Erscheinungsformen Gottes die Zeit ist, ist es nur logisch, dass er das Menschenspiel mit der Zeit, die Musik, zu schätzen weiß. Dass das Bild hingegen, das die Zeit bekanntlich anhält, ihn aber erzürnt. Der Meisterkurs für Streichquartette in Bordeaux, zu dem wir unterwegs sind, wird zum dritten Mal gegeben. Waren Sie schon mal da? Nein. Und Sie? Ich auch nicht. Ich möchte gerne einige Gespräche mit Eugene Lehner führen, dem früheren Bratschisten des legendären Kolisch-Quartetts. Er verkörpert für mich eine Achtsamkeit, eine vom Gehör bestimmte Hingabe, die noch aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Ein niederländisches Quartett ist auch dabei, das das Auswahlverfahren bestanden hat. Ich weiß, das Schulhoff-Quartett. Das Pflichtprogramm wird schön. Haydns Opus 103, das Quartett von Verdi, die Bagatellen von Webern. Und Janacek, das erste Streichquartett. Der Komponist war fast 70 und hat die Musik in 8 Tagen niedergeschrieben. Die Kreuzersonate in Anlehnung an Tolstois Erzählung. Es ist die musikalische Umsetzung. Verliebtheit einer Frau, Eifersucht ihres Mannes, Mitleid des Komponisten. Aha. Und das haben Sie alles in der Partitur gefunden? Es ist in die Noten hineingemogelt. Hineingemogelt also? Dann lesen Sie doch nur mal den Brief, den Janacek seiner angebeteten Camilla schreibt. Er habe bei seinem Werk an die arme, gequälte, geschlagene Frau gedacht, über die Tolstoi in seiner Novelle geschrieben hat. Und Tolstoi selber ist wiederum von Beethovens Kreuzersonate inspiriert worden. Und die Musik versetzt mich dann plötzlich in die Gemütsverfassung, in der sich der Komponist befunden hat. Musik manipuliert. Und ob es Ihnen nun gefällt oder nicht, in diesem Quartett verbirgt sich unbestreitbar etwas, was von Natur aus viel stärker ist als jedes Mitleid, die Eifersucht. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Und für Sie? Darf es für Sie ein bisschen da kommt die Stewardess. Möchten Sie ein bisschen? Wie ist es? Nehmen wir noch einen Nachtisch zum Wein? Und für Sie? Auch ein Dessert? Susanna, wie schön, dich hier zu sehen. Du spielst im Schulhoff-Quartett? Ja, ich freue mich sehr, mit dem legendären Eugene Lehner zu arbeiten. Wir haben heute schon angefangen. Und du, was machst du hier? Ich hoffe auf einige interessante Gespräche mit ihm und werde euch hoffentlich bei den Proben zuhören dürfen. Darf ich dir meinen Reisegefährten vorstellen? Marius van Vloten, der berühmt-berüchtigte Musikkritiker. Mein Herr van Vloten, das ist Susanna Flier, eine Freundin aus Studientagen. Sie spielt jetzt die erste Geige im Schulhoff-Quartett. Es freut mich außerordentlich, Sie kennenzulernen. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja. Und wie gefallen Ihnen die Stunden mit dem ungarischen Maestro Eugene Lehner? Es sind Stunden. Ja, es sind Stunden. Die kommen aus einer anderen Welt. Sie entschuldigen, man wartet schon auf mich. Kommen Sie. Da drüben stehen 2 Sessel. Setzen wir uns. eine hübsche Stimme. Auch eine hübsche Person? Sie hat helle Katzenaugen. Wenn sie einen ansieht, hat man das Gefühl, sie spottet ein wenig über einen. Wenn auch auf eine entspannte und freundliche Weise. Ihr Mund ist klein, symmetrisch. Die Lippen sind oben und unten gleich voll. Sie hat Haare, die ich als haselnussfarbig bezeichnen würde und die ihr offen getragen bis zur Taille reichen würden. Oh. Heute Abend sind sie jedoch zusammengebunden und geflochten. Dadurch kommt die feine Kieferpartie zur Geltung und auch die Linie ihrer Nase. Sie hat gerade Schultern und trägt ein Kleid aus maisgelber Baumwolle. Mattweiße Arme. Reden Sie nur weiter. Möchten Sie noch ein Glas Bordeaux? Ich habe das Gefühl, dass ich mit Ihnen in einer Kunstausstellung stehe und gerade der Geist Picassos über Sie hereingebrochen ist. Sie stammt aus einer Reichswerker Arbeiterfamilie. Ihr Vater ist Busfahrer. Er hat sie schon als Fünfjährige ans Königliche Konservatorium gebracht. Sagen Sie mal, hat sie mich eigentlich angeschaut, während sie sich mit mir unterhielt, oder hat sie sich währenddessen nur umgesehen? Sie sah Ihnen direkt ins Gesicht. Und man hätte meinen können, sie wolle ihre Gedanken lesen. May I make a remark? Es ist nur eine Kleinigkeit, Susanna. Ein bisschen länger. Ich würde es so spielen. Ja, da, die. Stell dir vor, du bist die Frau in dieser Geschichte. Lass es uns noch einmal machen. Bitte, alle zusammen. Das war sehr sensibel, sehr elegant. Ich fand es jetzt so viel schöner. Das ist sehr gut, einen unauffälligen Bogenwechsel auf der langen Note. Don't play the note, just harmonize them. Es gilt auch für die Bratsche. Es gilt für euch alle. Hallo, Marius van Vloten. Na, wie geht es Ihnen, Susanne? Aufgeregt vor dem großen Konzert? Sind Sie mit Ihren Mitspielern zufrieden? Beim Spielen steckt man vor allem in seinem eigenen Part. Sind Sie nicht Spieler und Zuhörer in einem? Doch, aber man hört nicht im Gleichgewicht. Vielleicht umso mehr, weil Ihre Stimme, die erste Geige, oben liegt. Ja, das Ohr orientiert sich an der höchsten Stimme. Im Quartett ist es aber oft die Bratsche, die quasi bescheiden im Spiel verschwindet, um dann als Unruhestifter aufzutreten. Eine schöne Aufgabe. Und Sie? Sind Sie glücklich? Manchmal. Manchmal ist alles in Ordnung. Alles, was man getan hat, der ganze Weg des Einstudierens, das Proben, das Suchen, das Denken, ist angekommen beim Jetzt. Man hat keine Angst mehr. Man ist voller Erregung. Ja. Und dann wird man so mitgerissen im gemeinsamen Spiel, dass man auch weiß, jetzt muss ich aufpassen. Schulhoff-Quartett spielt Janáčeks Kreuzersonate, dass man ahnen kann, dass der Komponist eine Menge Dinge in der Komposition versteckt, die nicht nur das musikalische Ohr suchen, sondern auch jenes, das direkt mit dem Auge zusammenwirkt. Die Erzählung. So ist im ersten Satz für den, der es will, eine schöne Frau ganz konkret visuell wahrnehmbar. Alles um sie herum atmet Spannung. Und in dieser Spannung taucht Marcatissimo, ihr Ehemann, auf. Dann in Satz 2 im Con Moto, mit seinem bereits unheilverkündenden Tremoli, können wir sehen, wie unsere Dame einem feinen Herrn begegnet, der außerdem vorzüglich Geige spielt. Flirten, doppeldeutige Bemerkungen Uns wird klar, dass diese Bekanntschaft alles andere als harmlos verlaufen wird. Dann folgt der dritte Satz. Die dahinjagenden 32. der Skasowka werden zu bösen Dämonen, die aus dem Ehemann in den Klauen der Eifersucht einen Wahnsinnigen machen. Das Andante ist eine kleine Atempause. Doch was geschrieben steht, steht geschrieben. Und mit sehr schwerem Herzen gesteht die Frau sich ein, dass sie eine gewisse Fantasie auch in der Wirklichkeit gern erleben würde. Im vierten Satz läuft irgendetwas schrecklich schief. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Fantastisch. Ich bin froh, dass Sie die vier Sätze fast zusammenhängend gespielt haben. Ja. Janacek wollte eine sich selbst vorantreibende Geschichte. Er hatte ein fatales psychologisches Drama im Sinn, das sich von keiner Macht der Erde abwenden lässt. Lassen Sie mich durch. Ich muss frische Luft kriegen. Das Schulhofquartett hat wundervoll gespielt. Die Verzauberung war sofort da, die Verzauberung eines Kontinuums, das nicht einmal vor dem wahren Leben verstummen wird. Das sich stets hustend, raschelnd, seitenstimmend in den Vordergrund drängt. Und ihr blinder Freund saß da wie ein Stück Stein. Er hat auf die Musiker gestarrt, als ob er alle sehen könnte. Nein, nicht auf alle. Nur auf sie. Nur Susanna Flier konnte er sehen. Ob sie wohl weiß, dass ihn in den letzten 20 Jahren keine Frau mehr dermaßen durcheinandergebracht hat? Es scheint, als ob sie in dem Quartett ihre eigene Geschichte spielt. Und Van Vloten hat gehört und verstanden und ist ihr gefolgt, ohne zu wissen, woran sie sich im Rausch der Konzentration gehalten hat, an ihre Empfehlung. Don't play the notes. Just humanize them. Sein, wenn man sein will, in äußerster Konzentration. Doch von dem anderen, der man auch ist, kommt man nie ganz los. Vielleicht ist es der Raum zwischen diesen beiden gewesen, aus dem das Kunstwerk stammt. Guten Morgen, Marius. Kann ich Ihnen helfen? Susanna, guten Morgen. Ich habe meinen Zimmerschlüssel verloren und kann ihn jetzt nicht finden. Da, genau hinter Ihrem rechten Fuß. Oh ja, da ist er. Danke. Mögen Sie mit mir frühstücken? Aber ich muss Sie warnen, ich bin ein schrecklich ungehobelter Mensch. Na, wir werden sehen. Kommen Sie, ich bringe Sie zu dem Tisch, da drüben am Fenster. Danke. Darf ich Ihnen jetzt Kaffee einschenken? Der müsste doch hier stehen. Ah ja. Und Ihre Tasse, bitte sehr. Warten Sie mal, die Brötchen sind auch da. Oh, das war die Milchkanne. Jetzt gibt es Milchbrötchen zum Frühstück. Geben Sie mir mal Ihre Serviette. Haben Sie Lust, den Tag mit mir zu verbringen? Mögen Sie mit mir in den Zoo gehen? Ich bin ein richtiger Tiernarr. Ich hatte vor, mir eine Ausstellung im Musée-Biro anzusehen. Dort sollen ein paar schöne Picassos hängen. Eine großartige Idee. Wo hängt denn das Bild von Dora Maar? Warten Sie, ich schaue mal auf den Plan. Wir müssen zu diesem Saal geradeaus. Ja, hier ist es. Ich kenne das Bild noch aus Berlin. Das Mädchen mit dem gelben Pullover und dem blau-violetten Hut auf dem Kopf. Mit einer fast gipsweißen Gesichtsfarbe. Sie sitzt da wie eine Königin, wie eine Persephone. Die Hände auf den Armlehnen des Stuhls, wie Klammern. Darf ich Sie etwas fragen? Ja? Wie soll es je zu unserem ersten Kuss kommen, wenn du nur an den gemalten Frauen interessiert bist? Sollen wir gehen? Ja. Lass uns ins Chateau zurückfahren. Das alles geschah vor 10 Jahren. Und das Letzte, was ich von Susanna sah, war, wie sie mit ihm die Halle betrat, um auf einen Wagen zu warten, der sie zum Flughafen bringen würde. Sie trug wieder ihr maisgelbes Kleid, ihre Arme elfenbeinfarben. Er hatte eine Hand an ihren Ellbogen gelegt. Sein Blick war dunkel. Er schien nicht ganz er selbst. Und nun sehe ich ihn hier wieder, nach all den Jahren. Möchten Sie einen Platz am Fenster oder am Gang? Der Herr sitzt am liebsten am Gang. Geben Sie mir den Fensterplatz. Bitte sehr. Einstieg am Flugsteig G. Gehen wir. Mal sehen, ob der Weg noch stimmt oder ob Sie wieder den ganzen Laden umgebaut haben wegen ein paar Idioten, die fast umsonst nach Spanien wollen. Ich wiederhole. Der Flug Nummer ZD421 nach Salzburg verzögert sich auf unbekannte Zeit. Na bitte, Himmel, Herrgott, noch einmal. In welchem Land leben wir denn hier? Sie kommen doch mit auf einen Drink. Wie ist es Ihnen ergangen in all den Jahren? Meine Frau hat mich vor 2 Wochen verlassen. Ihre Frau? Susanna. Susanna Flier? Die Geigerin, die wir damals in Bordeaux getroffen haben? Das hätten Sie nicht gedacht. Warum nicht? Können Sie mir einen Grund nennen, warum Sie und ich nicht beieinander bleiben sollten? Jetzt aber. In seine eigene Frau verliebt zu sein, ist was Erschreckendes, das die ganze Welt in ein Vakuum aus Unruhe, Zerrissenheit und Fiktion verwandelt. Das bringt einen leider oft an den Rand der Verzweiflung, sodass auch der Gedanke an Mord und Totschlag nicht unausgeschlossen bleibt. Eine Tat, vor der übrigens auch ein Blinder nicht zurückschreckt. Um Gottes Willen, wovon reden Sie? Nehmen Sie bloß nie eine Tat in Angriff mit dem Gedanken, das sehe ich dann schon noch. Denn es gibt Taten, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Heute Morgen hat mir mein Hausangestellter den Brief des Anwalts meiner Frau vorgelesen. Sie verlangt die Scheidung wegen seelischer Grausamkeit und fordert neben einem nicht unbescheidenen Unterhalt das Sorgerecht für unseren kleinen Sohn Benno. Sie haben einen Sohn? Warum denn auch nicht? Hat Susanne denn weiterhin Konzerte gegeben? Ja. Wir haben damals, gleich nach unserer Hochzeit, ein Haus in Wassenaar, direkt in den Dünen bezogen. Dort kann man zwar den Seewind hören, nicht aber direkt die See. Hier soll alles so laufen, wie du möchtest, Susanna. Aber die Möbel dürfen sich keinen einzigen Zentimeter vom Fleck bewegen. Wie du meinst. Ach, was nochmal? Das hier. Susanna! Was ist denn los? Du hast den Aschenbecher nicht rechts, sondern links vom Poststapel auf den Tisch gestellt. Was soll das? Und wer hat diesen Stuhl da so weit in die Mitte geschoben? Was? Wer war bei dir und hat den Stuhl verrückt, meinst du? Ich merke das nicht. Der Lieferant war da. Er musste noch unsere Bestellungen aufschreiben und hat sich an den Tisch gesetzt. Welcher Lieferant? Davon weiß ich nichts. Wieso kommt er herein und setzt sich mit dir hier hin? Du hast doch selbst gesagt, dass wir die Getränke liefern lassen sollen. Da muss er doch wohl noch eine Bestellung am Tisch aufschreiben dürfen. Verzeih mir, mein Mädchen. Ich muss mich noch sehr an das Neue gewöhnen. Schon gut. Sie schluckte meinen scheinheiligen Ton und mich beruhigte, dass diese Wut, die ich nicht verstand und doch in mir trug, etwas Persönliches von mir war, das nichts mit ihr zu tun hatte und dass ich diese Wut ganz schnell wieder ablegen konnte. So dachte ich damals. Aber im Laufe der Jahre wurde ich immer leichter wütend und das Misstrauen wuchs. An einem Abend, ich glaube, wir waren gerade 2 Jahre verheiratet, war meine Schwester Emily mit ihrem Mann, einem Bauunternehmer, zu Besuch. Susanna unterhielt sich mit den beiden über ihre Arbeit. Also ich denke, denke, ohne ihn wären wir nichts. Er ist der Motor des Quartetts. Meiner Meinung nach arbeitet er 24 Stunden pro Tag und weiß folglich alles. Egal, ob es sich um eine alte Handschrift handelt oder um den neuen Kurtak, er weiß alles. Wer? Und der Bratschist. Und, wie ist er? Passioniert. Ein stilles Wasser mit einem tiefen Grund. Immer noch höchst faszinierend nach all der Zeit. Aha. Marius, würdest du bitte den Wein nachschenken? Ja, natürlich. Könntest du mir bitte anreichen? Danke. Was machen deine Wohntürme am Meer, Schwager? Danke der Nachfrage. Sieht so aus, als würde mein Bauvorhaben hierbei positiv entschieden. Ja, eine ganz neue Idee, am Wasser zu wohnen. Wie hoch? Mindestens 8 Stockwerke. Der kleine Grauhaarige? Nein, das ist der Cellist. Jetzt esst doch mal endlich. Ja. Groß, dunkel, hohe Stirn, Brille, ein Gesicht, das ernst ausstrahlt, aber doch mit einem Grübchen in der Wange. Brauchst du Hilfe? Emil Bronkhorst, der geschätzte Kollege meiner Frau. Ich weiß nicht, ob dieser Abend der Auftakt gewesen ist zu dem, was dann folgte. Kurze Zeit darauf war ich dann beruflich viel unterwegs. Alleine. Los Angeles, New York, Toronto. Sie probte währenddessen mit dem Schulhofquartett. Und ich versuchte derweil, die Kontrolle zu behalten. Ja, bitte. Ich bin es. Ich musste unbedingt deine Stimme hören. Ich weiß, dass es bei dir tief in der Nacht ist. Oh, du schmeichelst mir. Ja, bitte? Ich bin's. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Es ist 7 Uhr am Morgen. Und du weißt doch, dass ich gestern Abend ein Konzert hatte. Trotzdem, schön, dich zu hören. Und als ich dann zurückkam, wurde es auch nicht besser. Warum kommst du so spät zum Essen? Es standen Bauern mit Traktoren auf der Straße. Sie haben demonstriert. Warum trägst du meine Halskette nicht mehr? Ich habe sie verloren. Warum zum Teufel stand die Wohnzimmertür halb offen? Ich bin dagegen gerannt. Ich hatte Besuch. Wann willst du endlich unsere Kinder bekommen? Noch nicht. Du willst deine Freiheit, nicht wahr? Ja. Aber dann hat sie doch ein Kind bekommen. Ja. Am Ende des nächsten Jahres kam unser kleiner Sohn zur Welt. Niemand wunderte sich, als ich mir immer und immer wieder sein Aussehen beschreiben ließ. Die blauen Augen des Vaters und der typisch dunkle Babyflaum, der sich in einem bestimmten Moment in blond verwandelt. Es war ein sehr kalter Winter und ich erlebte eine Harmonie, wie ich sie mein Leben lang noch nicht gekannt hatte. Der Haushalt funktionierte gut. Susanna stellte Personal ein, wenn sie Konzerte gab. Und ich engagierte einen Chauffeur, der sie unmittelbar nach den Vorstellungen wieder nach Hause fahren sollte. Ich wollte sie unter Kontrolle halten. Sie war gerührt über meine Fürsorglichkeit, nahm das Angebot dann aber doch nicht an. So stand der Mann mir zur Verfügung. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Sagen Sie nur womit? Indem Sie eine Flasche Mineralwasser bestellen. Ja, gute Idee. Es ist höllisch heiß hier. Nicht so schlimm. Entschuldigung. Eine Flasche Wasser, bitte. Komm sofort. Die Sache ist die, dass ich ihr Bild zu verlieren begann. Wie bitte? Das ist an sich nichts Besonderes. Blinde, die einmal sehen konnten, vergessen das Aussehen derjenigen, mit denen sie weiterhin zusammenleben. Menschen, denen wir nicht mehr begegnen, vergegenwärtigen wir uns dagegen häufig. Bekannte von früher sind so scharf wie Fotos in unserem Gedächtnis archiviert. Ich verstehe. Sie entwickeln sich nicht mehr und darum bleiben sie intakt. Ja, so ist es. Das heißt, Susanna, die jeden Tag mit mir am Tisch saß, im Auto fuhr, mit der ich schlief. Susannas Bild verschwamm und war kurz davor zu verschwinden. Erinnern Sie sich noch an unser Gespräch im Flugzeug nach Bordeaux? Sie haben damals die Idee vertreten, Gott liebe die Musik und ganz und gar nicht das Bild, das die Zeit rundweg leugnet, nachdem es sie zuvor so gierig verschlungen hat. Und jetzt das genaue Gegenteil. Sieh an, die verrinnende Zeit ist dabei, das Bild zu zerstören. Soll ich Ihnen etwas Verrücktes erzählen? Manchmal, wenn ich sie mir vorzustellen versuchte, abends, wenn sie mal wieder weg war, sah ich statt ihrer ein Gemälde, das ich früher einmal in Berlin gesehen hatte. Ein Mädchen mit kalkweißem Gesicht, violettblauen Hut auf dem Kopf, das frontal in der feierlichen Pose einer Unterweltgöttin, einer Persephone, auf einem Stuhl sitzt und die Hände wie Klammern um die Lehne gelegt hat. Eine Mischung aus Dora Maar von Picasso und ihrer ersten Beschreibung von Susanna. Bitte schließen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt und ziehen Sie ihn fest. Wir empfehlen Ihnen den Sicherheitsgurt... Sind Sie sicher, dass Sie dieses verfluchte Gesprächsthema fortsetzen wollen? Ja, ich höre. Es passierte im Zug. Susanna saß mir gegenüber. Wir hatten Freunde in Brüssel besucht und waren jetzt auf der Rückfahrt. Die Stimmung war entspannt und angenehm. Wir erlebten gerade eine gute Phase. Schliefen wieder gerne miteinander, was uns immer sehr miteinander versöhnte. Irgendwann kamen wir auf Eheprobleme zu sprechen. Genauer gesagt auf die meiner Schwester Emily mit ihrem Mann. Denn Emily hatte einen Seitensprung gewagt. Ach, du ärgerst dich zu schnell über sie. In jeder Ehe passiert doch mal sowas, oder? Ja, natürlich. Also gib zu, du bist auch nicht unschuldig. Nein. Nun erzähl schon. Wer war's? Wann? Was meinst du? Los, erzähl schon. Vor mir brauchst du keine Geheimnisse zu haben. Wenn du es unbedingt wissen willst... Vor ein paar Jahren gab es ein Symposium in München und da gab es eine englische Teilnehmerin. Aber Marius, ich hatte auch einmal ein Erlebnis dieser besonderen Art. Auf einer Israel-Tournee hatte ich einen ganz reizenden Bewunderer. Einen Jungen, der mir nicht mehr von der Seite wich. Das Ganze endete in einem Bretterhäuschen am Strand von Eilat. Trotzdem denke ich, dass die Ehe, die Bindung an einen einzigen Menschen vielleicht doch das Beste ist. Vor allem, wenn man offen die Karten auf den Tisch legen kann. Marius? Du sagst ja gar nichts. Ich denke. Woran denkst du? Ich denke an meinen Schwager, an sein neues Bauwerk. Eine Komposition aus Granit und Stahl. 8 Stockwerke hoch mit Blick auf die Nordsee. Sie sind gerade dabei, das Ding hochzuziehen. Wieso kommst du gerade jetzt darauf? Möchten Sie etwas zu trinken? Nein, danke. Und Sie? Nein, danke, ich auch nicht. Als wir dann vom Zug aus in das Taxi stiegen, war ich auf einmal ganz ruhig. Und ich dachte mit dem Gefühl vollkommener Berechtigung, ich würde sie gerne loswerden. Ein vager Wunsch, kaum mehr als eine Fantasie. Welchen Weg muss etwas Eventuelles im Leben beschreiten, um zu einem endgültigen Entschluss zu reifen? In der darauffolgenden Nacht schlief ich gut und fest. Und während ich am nächsten Morgen unter der Dusche Pläne für den Tag machte, überdachte ich auch noch einen anderen Plan, der in der Nacht von gestern auf heute den Bereich des Wahnsinns gestreift haben mochte. Er stand mir jetzt wie das Fazit einer schlauen Überlegung vor Augen. Sie betrug mich schon seit Jahren in aller Gemütsruhe mit unserem guten Bekannten aus dem Schulhofquartett, dem Ensemble, dem sie ohnehin ihr ganzes Leben widmete. Und die Szenen, in denen meine Frau auftrat, spielten sich wirklich nicht nur in meinem Schädel ab, sondern auch außerhalb dieses Schädels. Zwischen den sich verschiebenden Möbelstücken in unserem Haus und zwischen den sich ach so geschmeidig bewegenden Freunden und Bekannten. Kurz danach, als mein Schwager sich wieder einmal über die Wohntürme am Meer verbreitete, wurde ich davon so gefesselt, dass ich darum bat, einen davon besichtigen zu dürfen. Besichtigen? Lachen Sie nicht. Es gibt Blinde, die im Laufe der Jahre ein äußerst feines, hochkompliziertes Gespür für Wände, Flure und Decken entwickeln, die sie durch die reflektierende Akustik gleichsam mit den Ohren sehen können. Sie taxieren diese Konstruktion nicht weniger, als Architekten es tun. 20 Minuten, dann bin ich wieder da. Komm mit, da vorne sind die Lifte, die sind schon im Betrieb. Nein, ich nehme lieber die Treppe. Muss ich Ihnen noch erzählen, was ich den ganzen restlichen Tag und danach nicht mehr aus dem Kopf bekam? Ich habe so eine Ahnung. Was mich vor allem beschäftigte, waren die Abmessungen und die Lage der Dachterrasse, die ich sorgfältig bis zum Rand abklopfte. Ob mein Schwager das nun gefährlich fand oder nicht, die Balustrade fehlte nämlich noch. Wieder zu Hause versuchte ich, Susanna von der Idee der neuen Wohnung zu begeistern. Ein Wohnzimmer von 6x8 Metern. Und eine Terrasse, deren Türen man ganz aufschieben kann. Mit Blick auf das Meer. Versuchen Sie besser nicht, es zu verstehen. In den darauffolgenden Tagen bereitete ich mich ruhig und präzise darauf vor, was ich als meine Aufgabe verstand. Schwierig, aber nicht unmöglich. Eine subtile Aufgabe, die zu vollbringen ein Mann in seinem Leben in der Lage sein musste. Susanna störte mich dabei. Ich wurde wütend und so sprachen wir schließlich kaum mehr miteinander. Die Stimmung war schlecht. So lief das also. War ich zu Hause, dann kam mir das ganze Unterfangen wie eine Übung vor, wie eine Partitur ohne Angabe von Instrumenten, die nicht dazu bestimmt war, je realisiert zu werden. War ich jedoch da oben, war ich erneut diese teuflischen Treppen hochgestiegen, was ich in dieser Woche 2x tat, dann verspürte ich eine solche Wut, dass ich beschloss zu tun, womit ich begonnen hatte. Susanna. Susanna! Es war alles vorbereitet. Ich überredete Susanna, sich mit mir die neue mögliche Wohnung anzusehen. Der merkwürdigen Stimmung zu Hause zum Trotz hatte sie bereits eine Idee, wie diese neue Wohnung unser Leben verändern könnte. Unvorstellbar für mich. Wie auch ihre ganze Erscheinung. Die weite Seidenhose, das weiche Baumwoll-T-Shirt und die Wildlederschuhe für mich schon vollkommen unvorstellbar waren, war sie doch bis auf eine abschließende Bewegung schon ganz das, was sie fortan sein würde. Zukunftslos. Der nächste Morgen war ein wunderbarer Maimorgen. Ich öffnete das Fenster im Schlafzimmer und schnupperte den feuchten Gartengeruch von Erde und Sand und hörte den Seewind. Das alles kannte ich schon seit meiner Geburt. Und ich blieb einige Minuten stehen, um zu spüren, wie geheimnisvoll so etwas ist, wenn das bereits Geschehene aus einer vergangenen Zeit einen wissen lässt, dass es unwiderruflich näher rückt, dass es sich auf dem Weg zu dem befindet, was noch kommt. War dies das Schicksal? Das ist also der Beginn eines unglückseligen Tages, dachte ich. Susanna fuhr unseren Sohn zur Schule und holte mich um 8:45 von zu Hause ab. Du fährst bis ans Ende des Wassernasewegs und dann scharf rechts. Ja. Jetzt musst du das Ding doch sehen. Wo sind wir? Am Deunenhotel. Das ist falsch. Du musst drehen und dann links. Jetzt sind wir richtig. Komm mit! Verzählt. Wir sind da. Du zitterst ja am ganzen Leib. Sie schlenderte Richtung Terrasse, blieb an der Schwelle stehen. Hat sie einen Augenblick aufs Meer hinausgeschaut und sich, was jedem unweigerlich passiert, in der Unendlichkeit von Wasser und Himmel verloren? Ich sagte nichts, machte auch keine Geste in ihre Richtung, streckte den Arm, tickte ziemlich nachdrücklich mit dem Stock, legte die Schritte bis zum Hinterhalt auf den Dezimeter genau zurück und passte auf. Ich spürte nicht das geringste Zögern, im Gegenteil. Diese Handlung musste zur Ausführung gebracht werden. Und ihre magische Kraft war so stark, dass ich sie als zähe, autoritäre Absicht in den Armmuskeln spürte. Susanna folgte mir, schicksalsergeben. So geschah es, dass sie schließlich an ihrem Platz stand. Die Arbeiter machten wie jeden Tag um 21:30 Pause, und dies war der Moment, in dem ich mich frei fühlte. Unbegrenzt frei, etwas zu tun, von dem nie jemand etwas erfahren würde. Eine Tat im permanenten Zustand des Verschwiegenwerdens kann sehr schnell aus deinem Leben verschwinden. Denn es gibt keinen Menschen, der dich verdächtigt. Ich holte mit hoher Konzentration Luft. Ich erschrak. Susanna, einen Handbreit von mir entfernt, atmete sehr tief, sodass ich befürchtete, sie bekommt einen ihrer komischen Niesanfälle, die sie öfter hat. Sie wich zurück. Der Moment war vorbei. Die genaue Konstellation, die eben noch bis auf den Millimeter gestimmt hat, war verschoben. Unmöglich geworden. Die Welt hatte sich meinem Griff entwunden. Sie war auf der Schwelle zwischen Wohnzimmer und Terrasse stehen geblieben, und ich bin hundertprozentig sicher, dass sie in mein Gesicht blickte, das alles zugab und für sie immer ein ehrliches Gesicht sein würde. Sie musste mich denken hören: Ich hätte dich lieber tot, tot, tot, tot. Sie rannte die Treppen hinunter, stürzte sich in das Auto und fuhr weg. Los, Benno, komm, einsteigen. Der Kies spritzte gegen meine Füße. Ich spürte den Verstand wie ein Fallball wiederkehren. Im vollen Bewusstsein, dass ich mein Leben zugrunde gerichtet hatte, wich ich von dem niedrigen Holzzaun zurück. Ist das Ihr Koffer? Ja. Sie sind ein guter Junge. Werden Sie abgeholt? Mhm. Ja. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl. Nach fast 16 Jahren fliege ich zum ersten Mal wieder nach Europa. Would you like a newspaper, sir? Yes, thank you. Susanna Fleer innig geliebte Gattin und Mutter zu Tode gekommen durch ein verhängnisvolles Flugzeugunglück. Gezeichnet Marius van Vloten, Benno Beatrice und Litwin. Und noch eine Traueranzeige auf derselben Seite für Susanna Fleer. Sie hinterlässt eine große Lücke, ein letzter Gruß, das Schulhofquartett. Mein Herz setzt einen Moment aus. Meine Reisebekanntschaft von damals mit dem Musikkritiker Marius van Vloten habe ich so schnell nicht vergessen können, obwohl ich nichts mehr von ihm gehört habe. Was soll ich noch sagen? Die Geschichte ist vorbei. Sie lässt mich erschreckt und verwundert zurück. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als ich es mir vorgestellt hatte. In meinem Kopf befand sich eine Wirklichkeit, die ich jetzt, 16 Jahre später, korrigieren musste. Sie haben sich also versöhnt. Alles war in Ordnung gekommen. Wer hätte das gedacht? Jahrelang hatte ich sie aus den Augen verloren und derweil vergessen, dass zwei Herzen einfach weiterschlagen, warm und sehnsüchtig. Wie geht es weiter? Kunstwerke respektieren den Tod nicht, dachte ich benebelt. Vom Bekannten aus rücken sie dem Unbekannten zu Leibe, benutzen es für ihre Themen und reichen diese als Blaupausen an das wirkliche Leben weiter. Would you like a drink, sir? Yes, please. Whiskey? Und so trinke ich auf Susanna Fleer und Van Vloten und auf ihre beiden Töchter Beatrice und Litwin. Ich stelle sie mir als 14-, 15-jährige Mädchen vor, mit denen Susanna ihrem Mann sicher eine unglaubliche Freude gemacht hat. Kreuzersonate von Machit de Moor aus dem Niederländischen von Helga von Böningen. Es sprachen Marius van Vloten, Michael Mendel, Erzähler Rainer Strecker, Susanna Martina Gedeck, Eugene Lehner Otto Bolisch, Schwager Jürg Löw, Emily Alexandra Wilke, Möbelpacker Jochen Kolender und Hüssein Michael Cirpici, Stewardess Christina Kühnreich, Studentin Claude de Demo. Musik Henrik Albrecht. Technische Realisation Gertrud Melcher, Mechthild Austermann und Per Hartnack. Regieassistenz Sascha von Donat. Hörspielbearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustoff.